In Deutschland sieht das ein Teil der bürgerlichen Mitte und der Konservativen ähnlich. Wer auf diese Weise Fleischverzehr als Freiheitssymbol auffasst, empfindet es verständlicherweise als Gesinnungsterror und Bedrohung der Autonomie, wenn die Linken unter den Progressiven, beispielsweise die Grünen, fleischfreie Tage in öffentlichen Kantinen fordern, selbst wenn sie diesen Vorschlag mit guten Argumenten begründen. Was dem Hipster sein Quinoa-Salat ist, ist dem Vorsitzenden vom CSU-Ortsverein seine Schweinshaxe. Beide finden nicht nur das Gericht des anderen unerträglich, sondern dessen gesamten Lebensstil. Wie alles, was in den Körper gelangt, kann auch die Nahrung extrem polarisieren. Kurz gefasst: Angst und Ekel schlagen Alarm, wenn vermeintliche Giftstoffe in unseren Körper oder den unserer Kinder gelangen. Dieser Warnmechanismus ist für kulturelle Prägung empfänglich und außerdem hypersensibel eingestellt. Das führt zur irrationalen Aufwertung einzelner Nahrungsmittel als Superfood und dazu, dass Menschen eingebildete Unverträglichkeiten bei sich entdecken. Das Prinzip Reinheit paart sich hier mit Gaia-Überzeugungen, wonach die Natur eine gütige Mutter ist, die sich um Selbstheilung und Entgiftung kümmert. Diese Vorstellung treibt auch radikale Impfgegner an. Fleischkonsum polarisiert besonders, weil er bei den spirituellen Progressiven durch die Prinzipien Fürsorge, Fairness und Reinheit eine Abwehrhaltung aktiviert, während die Konservativen und Liberalen die Freiheit in Gefahr sehen, wenn Fleischverzicht staatlich geregelt ist.